malen eine Sonne auf den grauen Pflasterstein. Und wir laden alle Kinder aus dem Hause dazu ein. Bei der Arbeit gibt es Brause, die schmeckt jedem Male gut. Und vor allem braucht die Sonne einen grünen Sonnenhut. So eine Sonne braucht natürlich einen Mann. Mir scheint, dass er es werden kann. Die beiden Marmina, da trifft sich endlich Tag und Nacht. Komm, wir malen eine Sonne auf den grauen Pflasterstein. Und wir laden alle Leute aus der Straße dazu ein. Weil es lustig aussieht, kriegt die Sonne einen roten Mund. Und wer will, der malt die Strahlen wie ein Regenbogenbund. So eine Sonne braucht natürlich auch ein Kind. Ein Kind hat nämlich jede schöne Sonne gern. Doch weil wir Menschen selber Sonnenkinder sind,